Die Stimmung einzelner Instrumente und auch lokale Instrumentenstimmungen wurden auf andere Instrumentengattungen übertragen, wie zum Beispiel von den Naturtönen der Blasinstrumente auf Saiteninstrumente. Mit Instrumenten wie dem Dudelsack konnte man Naturstimmen sehr gut imitieren. Der Pipeback ist auch in arabischen Regionen weit verbreitet. Bereits primitive Instrumente wie die zweiseitige Rabab dienten für das harmonische Empfinden der distanzmäßig gleichen Teilung der Oktav. Als man die Tasteninstrumente erfand, ging eine Rationalisierung der Mehrstimmigkeit einher. Die Orgel oder später das Klavier konnte man diatonisch stimmen, für Dur und Mollton leitern. Die Orgel existierte bereits im 2. Jahrhundert vor Christus. Sie war ein Theater- und Festinstrument in der römischen Kaiserzeit und soll angeblich von Archimedes konstruiert worden sein, in einer Kombination von Panflöte mit Dudelsack-Prinzip. In der Erziehung zur modernen harmonischen Musik am Klavier gewöhnten wir unser Ohr und die des Publikums über viele Jahrhunderte daran, dass uns ein Teil der Freiheit genommen wurde. Noch im 16. Jahrhundert erfolgte die Schulung der Sänger am Monochord. In der einfachsten Ausführung ist es ein einseitiges Arbeitsinstrument. In Indien hat man diese Erziehungsmethodik in reiner Stimmung beibehalten, mit der grundlegenden Ausbildung eines jeden Musikers im Gesang, auch eines Instrumentalisten. Als Musizierender auf Tasteninstrumenten mit festgelegten Noten ist man einer Selbstbeschränkung ausgeliefert. Dieser hat man sich in Indien immer entzogen. Das Harmonium wurde vom staatlichen Sender All India Radio bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts mit Aufführ- und Spielverbot verbannt. Die Erklärung ist einfach. Der Gesang, die menschliche Stimme, wird als das führende Instrument in der indischen Klassik angesehen. Alle weiteren indischen Instrumente dienen bestmöglich der Imitation der menschlichen Stimme, wie der hackbrettähnliche Santur oder die indische Fiddle, die Sarangi, und die Veenas, die indischen Lauten. Dazu gehören die Sitar und Sarod. Anders als im Westen gab es in Indien keine wirkliche Industrialisierung im Instrumentenbau. Massenfertigungen von Sitars, Sarods, Santurs oder Sarangis existieren bis heute nicht. Dagegen baute bereits um 1600 die Familie Ruckers, ein großer Cembalo-Bauer in Belgien, manufakturmäßig ihre Instrumente. Im Auftrag wurden für Orchester und Patrizier gefertigt. Wie es Max Weber bezeichnete, mit steigender Dilettantennachfrage fand die Typisierung des Klaviers mit letzten großen technischen Entwicklungen ihren Abschluss im 18. Jahrhundert. Wollen wir dennoch einen Hörversuch wagen zur indischen Assimilation des Harmoniums als Tasteninstrument für rare Interpretationen? Der Harmoniumspieler Appa Chalgaonkar wurde 1922 geboren. Im Alter von nur 2 Jahren wurde er von seinen leiblichen Eltern zur Adoption freigegeben. Später ermutigte ihn sein Adoptivvater, die Künste zu erlernen. Die Gesangskarriere war aber bereits mit der Pubertät wieder zu Ende und so wandte sich der junge Chalgaonkar dem Harmonium zu. Über viele Jahre begleitete er Tänzer, Perkussionisten gleichermaßen wie Sänger und Instrumentalisten. Seine Solokarriere begann 1970. Im späten Alter von 48 Jahren. Der große Verdienst von Chalgaonkar ist es, mit seinem melodiösen Spiel das Harmonium aus seiner Verbannung befreit zu haben. Chalgaonkar wurde dafür mit dem Sangeet Natak Academy Award beehrt. Es ist eine der höchsten musikalischen Auszeichnungen Indiens. Appa Chalgaonkar verstarb am 16. September 2009 nach langer Krankheit. Ravi Shankar würdigte ihn bereits zu Lebzeiten mit den Worten: Auf dem Harmonium gibt es nichts Vergleichbares an Anmut und Klarheit. Lassen wir nun sein Instrument für ihn sprechen. Wir hören Appa Chalgaonkar in der Ragaform Bageshwari als Begleitung seines langjährigen und musikalischen Weggefährten, dem Sänger Pandit Jasraj. Auf der Tabla begleitet Kedar Pandit. Die Aufnahme von Raga Bageshwari findet sich auf der CD Night Ragas Volume 2 beim Label Music Today im Jahre 1994 veröffentlicht. Oh, Die Geschichte lehrt uns, dass der funktionale, willkürliche Eingriff durch mechanische Symmetrien verheerende Folgen hat. Besonders dann, wenn musikalische Gesichtspunkte außer Acht gelassen wurden. So kam es in der ostasiatischen Musik im 19. Jahrhundert zu einem vollkommenen Stillstand. Man hatte sich von einem Verständnis über harmonische Beziehungen ablenken lassen. Wenn überhaupt, darf eine Rationalisierung im Sinne von Max Webers nur von innen heraus geschehen, aus dem spezifischen Charakter der Melodik und soweit damit Tondistanzen vergleichbar werden. So geschehen in der indischen, chinesischen oder hellenischen Kultur. Konstantinos Tsappakitis, Doktor der Philosophie, legte in 2002 in seiner Dissertationsschrift Kollektives Gedächtnis und Widerstandskultur, musiksoziologische Reflexionen über die altgriechische Musik dar, dass Kultursysteme auch immer dem Risiko des politischen Missbrauchs ausgesetzt sind. Und Huntington beschreibt in seinem Buch The Clash of Civilizations aktueller denn je, dass der Kalte Krieg der politischen Systeme durch den Kalten Krieg der Kulturen ersetzt wurde. Die indische Klassik blieb bis zu einem gewissen Grade von dergleichen Missbräuchen verschont. Am Hofe des muslimischen Mogulherrschers Akbar wurden sogar die Künste der nordindischen Klassik gefördert. Die südindische Klassik hat weitestgehend ihren ursprünglichen Charakter bewahren können, ganz ohne den Einfluss durch die persische Invasion im Norden Indiens. Ganz anders im Westen. Der deutsche Philosoph und Musikwissenschaftler Theodor W. Adorno spricht dazu von dem Unbehagen der Kultur, von einem Prozess der nationalen und kulturellen Selbstfindung. Diese Bildung einer Identität war nicht nur in Deutschland anzutreffen. Eine Suche nach Identität in der Kultur gibt es spätestens seit der Französischen Revolution. Nach Adorno heißt es als These seiner Musiksoziologie, dass der soziale Gehalt der Gesellschaft selbst in der Musik zu finden ist. Musik quasi als Fortsetzung der Gesellschaft mit anderen Mitteln, die für die Lösung ihrer Probleme durch ihre eigene Totalität der Kunst bedarf. Legen wir den dargestellten Rationalisierungsbegriff Max Webers an, mag man kritisch feststellen, dass Adorno selbst Opfer dieser gesellschaftlichen Totalität wurde. Adorno definierte Musik ausschließlich als eine kompositorische Form. Eine Analogie mag man hier zu seiner ästhetischen Theorie das Bewusstsein des Ausgeschlossenen ziehen. Wohl meint Adorno auch damit sich selbst. Das Verhältnis eines indischen Musikmaestros zu einem orchestralen Klangkörper des Westens führt uns kein geringerer als die Sita-Legende Ravi Shankar vor das akustische Auge. Indische Musiker sind normalerweise ausgeprägte Individualisten. In einem kleinen Kammerensemble improvisieren sie die Ragas. Mit der Komposition Force Movement hören wir Ravi Shankar mit dem London Symphony Orchestra unter Leitung des Dirigenten Andre Previn. Ravi Shankar begeisterte bereits im August 1969 mit dem romantischen Raga Manch Kamach, eine Raga-Form der leichten indischen Klassik, die Massen auf dem legendären Woodstock Festival. EMI Classics veröffentlichte die CD Concerto for Sita and Orchestra in 2005, ein digitales Remastering. Die Originalaufnahme mit Ravi Shankar stammt aus dem Jahre 1998. Sendung wollen wir Musik nicht zum Gegenstand eines Glaubenskrieges zwischen westlicher und südasiatischer Kultur erklären. Das Lernen mit Musik im gemeinsamen Hören ist doch weitaus einfacher gestaltbar, ohne Unterwerfung und ohne Übernahme des Fremden. Anders als die ökumenische Bewegung. Hier bewältigt man nur in kleinen Schritten einen gemeinsamen Dialog zwischen den monotheistischen Religionen, zwischen dem Judentum, Christentum und Islam. Es ist zu wünschen, dass man sich des Vermächtnisses von Max Weber mehr zu eigen machte, besonders innerhalb des Kreises der Musikschaffenden bis hin zur Musikindustrie. Damit ließen sich eine Vielzahl von Fehlentwicklungen korrigieren, zugunsten des Hörers als reinen Musikkonsumenten und gleichermaßen für den laienhaft Musizierenden. Mit dem letzten Hörbeispiel eines Violinsolos verdeutlicht uns der südindische Violinist Dr. L. Subramaniam die Klarheit und Direktheit der musikalischen Sprache indischer Ragas durch ihre modale Form. Subramaniam spielt ganz ohne rhythmische Begleitung, nur mit dem Tampura-Klang. Der südindische Raga Vasantapriya ist eine Ableitungsform von Mayamala Gofla. Es ist der 15. Hauptraga im südindischen Melakartha-System. Vasantapriya ist ein Ganztagesraga mit viel Pathos. Die CD Three Ragas for Solo Violin wurde 1990 von Nimbus Records veröffentlicht. unsere Sendung IMC Intermediate Classic mit dem Thema Musik und Sprache Teil 2. Im indischen Gesang waren die Interpretinnen und Interpreten Meta Pandit, Hudai Bawalka und Pandit Jasraj. Auf der Violine spielten Santosh Nahar und Dr. El Subramaniam und auf der Sitar Professor Enayat Khan und Ravi Shankar. Die indische Flöte, die Bansuri, spielte Raghunath Seth und das Harmonium Appa Chalguanka. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Meyer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.